Filmklappe, Operation Schneeglöckchen, TTS-Skript für MP3. Hinweise, Musik, nach rechts weisender Pfeil Hintergrundmusik einsetzen. Geräusch, nach rechts weisender Pfeil Soundeffekte einsetzen. Atmo, nach rechts weisender Pfeil Umgebungsgeräusche. Sprechpausen können je nach TTS-Software durch oder kurze Pausen tags realisiert werden. 0 Uhr Intro, Musik, Dark Intro Drone, leise starten, langsam lauter, Geräusch, Tepis, Antoni, Moderator, willkommen bei CIA Radio Archive. Musik bleibt leise im Hintergrund. 0 Uhr 45 erste Erinnerung, Josh, Atmo, Cold Wind Ambience plus Car Idle, Adam, Josh, ich hörte Motoren. Schritte, dann wurde es kalt, Geräusch. Car Door Slam plus Car Drive Off. 1.30 Uhr Erinnerung. Josi. Bella, Josi. Im Wagen hielt ich Joshas Hand fest. Atmo. Car Interior, leises Motorbrummen. Musik, Tension Drone, sehr leise. 2 Uhr Historiker erklärt. Geräusch. Radiostatic, dann ausblenden. Brian, Historiker, die Operation trug den Decknamen Schneeglöckchen. Musik. Leichte Dark Drone, Ernsthaftigkeit betonen. 3 Uhr CIA Ermittler. Atmo. Morse Code Transmission plus Shortwave Radio, gedämpft. George, CIA Ermittler, wir hatten Hinweise auf Berlin und Budapest. Musik ausblenden, nur Funkgeräusche. 4 Uhr Versteckszene. Josi. Atmo. Water Drips plus Cold Wind Ambience, sehr leise. Bella, Josi, leise, zittrig. Die Nächte waren endlos. Nur ein Radio im Versteck. Geräusch. Radiostatic kurz aufdrehen, dann leiser. 5 Uhr Moderator fasst zusammen. Antoni, Moderator, Zeitzeugen berichten von geheimen Transporten. Musik, Tension Drone, langsam lauter. Atmo, Tepis kurz einblenden. 6 Uhr Historiker, Mauerfall. Brian, Historiker, 1989 tauchten neue Hinweise auf. Musik, Dark Ambient Drone, sehr subtil. 7 Uhr Josh Reflexion, Geräusch, Heartbeat Sound, leise nach rechts weisender Pfeil, lauter nach rechts weisender Pfeil, abrupt stoppen. Adam, Josh, nachdenklich, ich war ein Kind. Aber ich wusste, dass wir nur Glück hatten. Atmo, Stille für 2 Sekunden. 8 Uhr Outro, Musik. Dark Ambient Outro, sanft starten, langsam ausfaden. Antoni, Moderator, dies war CIA Radioarchive. Operation Schneeglöckchen.